sitzen wir in der Kneipe und das ist der Zeit. Und das war dann so ein schöner Fruchtsack. Lustig euch. Keine Kugel in der Tasche. Ballade. Im Sommer war das Gras so tief, dass jeder Wind daran vorüberlief. Ich habe da dein Blut gespürt und wie es heißt, zu mir rüberrannt. Du hast nur mein Gesicht berührt. Jung, hör auf! Da starb auch schon in der harten Wand. Als solche Liebe nicht mehr geht. Ich habe mich in dein rotes Haar verliebt. Ich habe mich in dein rotes Haar der Mond so rot, nicht wie dein wachtes Haar. Jetzt will es ab, gemäht das Gras. Die roten Blumen welken auch dahin. Und wenn der rote Mond so blass geworden ist, dann hat es keinen Sinn. Welcher Mond? Das ist noch der Mond, weiße Wolken gehen. Ich hab mich in dein rotes Haar verliebt. Ich hab mich in dein rotes Haar verliebt. Bald Kinder gibt. Ach du je, so viele Kinder. Wenn man sich in ein rotes Haar verliebt. So rot wie Mond, so weiß wie Schnee. Im Herbst, mein Lieb, da kehren viele Kinder rein. Schon wieder Kinder. Bei uns so sein. Bleibst im Winter auf mein rotes Reh. Und wenn es tausend schöne ich hab mich in dein rotes Haar verliebt. Ich hab mich in dein rotes Haar verliebt. Auf den Bürgervater, Großmannern! Das war ein Frau. Ja, Großmannern! Ja, Das war so ein schönes Lied. Ja, danke.